Es ist bemerkenswert, mit welcher Hingabe und in welcher Dichte sich die Musikwelt vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Schubert beschäftigt. Und mit Beschäftigung meine ich gar nicht in erster Linie Liederabende, Konzerte oder CDs, sondern die schöpferische Auseinandersetzung mit seinem Werk. Auf die Popularisierung des Komponisten als Roman- oder Operettenfigur folgt seine ästhetische Aktualisierung und Fortschreibung. Sinfoniefragmente werden ediert und ergänzt, Titel geklaut und gekontert, Liederzyklen nachkomponiert. Die Gründe dafür sollen heute mein Thema sein. Der Unvollendete, Schubert und der frühe Tod. Herzlich willkommen. Ich muss auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Hier findst du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe. Ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort und immer hör ich's rauschen. Stunde entfernt von jedem Ort. Und immer hör ich's rauschen, nur wenn es Ruhe dort. Nur wenn es Ruhe dort. Der Lindenbaum aus der Winterreise in der Version des Komponistendirigenten Hans Zender, der hier auch am Pult des Ensemble Modern stand, es sang Hans-Peter Blochwitz. Das Ganze ist im Umgang mit Schubert ein typisches Dokument des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Keine reine Bearbeitung, keine wirkliche Neufassung, sondern etwas dazwischen. Ein Stück klingende Hermeneutik, wenn man so will. Zender selbst nennt es eine komponierte Interpretation. Im Winterreisenden erkennt er 1993 den Zeitgenossen, das moderne Subjekt, das sich absolut setzt und am Rest der Welt buchstäblich krankt. Alles erscheint hier krisenhaft, das Politische, das Ende der Geschichte nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Fall der Mauer, die ökologische Situation, der Glaube an die Wissenschaft, die Rolle der Kunst. Und von all dem handelt Schuberts Winterreise ja auch, abstrakt betrachtet. Zender schlägt daraus Kapital, indem er die musikalische und aufführungspraktische Konvention hinterfragt. Die Intimität des Liederabends wird gesprengt, allein durch das Orchester, und die Grenzen zwischen Komposition und Interpretation beginnen zu fließen. Zender zeigt, was es bedeutet, den Inhalt der Winterreise ernst zu nehmen. Ein Ernst, der bis in unsere Hörgewohnheiten reicht und Schluss macht mit jeder falschen Gemütlichkeit. Mehr Schubert-Zender werden wir heute später noch hören. Schuberts Ruf als großer Unvollendeter hat nicht nur etwas mit der gleichnamigen Sinfonie zu tun, sondern auch mit den zahlreichen anderen Fragmenten, die er hinterlässt, darunter Lieder, Streichquartette und Klaviersonaten. Schubert ist kein großer Revisor seiner eigenen Werke. Was er zu Papier bringt, bringt er zu Papier und fasst es selten danach noch einmal an. In den sogenannten Krisenjahren um 1820 allerdings plagt er sich, nimmt diverse Anläufe, vor allem bei Sinfonien und Klaviersonaten, die vielfach zu nichts führen. Etliche Fragmente, so Schubert sie nicht ganz verwirft, stammen aus dieser Zeit. Andere sind Dokumente seines Lebensendes. Nach Gipfelwerken wie der großen C-Dur-Sinfonie oder der späten Klaviersonaten Trias sucht er ganz offensichtlich nach neuer Orientierung und hat nicht mehr die Zeit und die Kraft, diese Orientierung zu finden. Was hätte Schubert noch alles geschrieben, noch alles schreiben können, wenn er nicht schon mit 31 Jahren gestorben wäre? Solche Spekulationen beherrschen schon das 19. Jahrhundert. Der frühe Tod ist ein Mythos und er ist eine Tatsache. Es wurde nun einmal viel und früh gestorben, schon aus medizinischen Gründen. Wie lange Schubert in den Köpfen vieler Zeitgenossen und Nachfahren herumspukt, zeigt die folgende wunderschöne Musik, von der ihr Schöpfer behauptet, die Engel und oder Franz Schubert hätten sie ihm eingegeben. Thank you. Der Beginn der sogenannten Geistervariationen von Robert Schumann, geschrieben 1854, unmittelbar bevor er versuchte, sich durch einen Sprung in den Rhein das Leben zu nehmen. Der Solist war Piotr Andaszewski. Die Rückkehr zu einer vermeintlich einfachen, liedhaften Klangsprache à la Schubert hat man dem späten Schumann lang als Beweis seiner Verrücktheit ausgelegt. Bis dahin, dass Brahms, der die Schumann-Gesamtausgabe edierte, von den Geistervariationen nur das Thema veröffentlichte, also sozusagen nur den Schubert, und statt Schumanns Variationen lieber selber welche verfasste. Solche Musikklitterung kennen wir heute nicht mehr. Im Gegenteil. Dass seriöse Komponisten wie Brahms selbst, wie Reger, Strauss und Schönberg ihn bearbeiten, ist auch ein Votum gegen jede verharmlosende und verniedlichende Rezeption, gegen alles Operettige. Schubert wird ernst genommen als poetischer, ästhetischer und politischer Geist. Wie kommt der Dirigent und Komponist Hermann Scherchen sonst dazu, eine Orchesterfassung von Schuberts »Auf dem Strom« zu schreiben? Einem späten Lied für Stimme, Horn und Klavier. Scherchen ist ein politisch ausgesprochen wacher Kopf. Er begreift sich als Sozialist, leitet Arbeiterchöre und engagiert sich lebenslang für die neue Musik, nicht nur in Donaueschingen und bei den Darmstädter Ferienkursen. All das merkt man seinem Arrangement von 1928 nicht unbedingt an. Wir hören jetzt eine Aufnahme aus den 50er Jahren. Die Sopranistin Clara Ebers und der Hornist Günther Fischer werden begleitet von den Bamberger Symphonikern unter Jan Kozier. Auf dem Strom. Thank you. Eines von zwei Liedern, die Schubert für Gesang, Klavier und obligates Soloinstrument komponiert, Auf dem Strom, nach einem Gedicht von Ludwig Rellstab. Hier ist das Horn der dritte im Bunde. Und im zweiten Lied, dem Hirt auf dem Felsen, der ein halbes Jahr später entsteht, ist es die Klarinette. Es sangen und spielten Clara Ebers, Günther Fischer, die Bamberger Symphoniker und Jan Kozier. Man muss es sicher nicht überinterpretieren, dass Hermann Scherchen just Auf dem Strom für Orchester bearbeitet hat. Oft haben solche Arrangements ja auch ganz praktische Gründe. Vielleicht gab es einen Hornisten, für den der Dirigent etwas schreiben wollte, oder eine Sängerin, einen Sänger, für den oder für die im Konzert ein Stück fehlte. Überhaupt wird die Musikgeschichte viel öfter von praktischen und pragmatischen Erwägungen geleitet als von ästhetischen oder ideologischen Absichten. Am Ende war bloß Schuberts 100. Todestag 1928 Auslöser und Anlass für Scherchens Arrangement. Der Gestus aber, den er bei Schubert findet und aufgreift, ist vielsagend und visionär. Das lyrische Ich, so könnte die Botschaft lauten, singt nicht länger für sich allein von Abschied und Todessehnsucht, sondern verströmt sich in die Gesellschaft. Erst durch das Horn, dann durch das Orchester. Das Ich teilt sich der Öffentlichkeit mit. Es will zugleich deren Sprachrohr sein und Medium für Botschaften aus einer anderen, möglicherweise besseren Welt. Von 1928 datiert auch der erste Versuch, Schuberts Unvollendete zu vollenden. Die britische Schallplattenfirma Columbia ruft einen Wettbewerb aus, den der Pianist Frank Merrick gewinnt, heute ebenso vergessen wie seine Fassungen des dritten und vierten Satzes der populären Sinfonie, Scherzo und Finale. Sagenhafte 8 weitere Vervollständigungsversuche werden in den nächsten Jahrzehnten folgen, darunter auch der des Musikwissenschaftlers Brian Newbold, eine Fassung, die relativ häufig gespielt wird. Wir hören das Scherzo jetzt in einer neuen Fertigstellung von 2004 durch den Musikforscher Benjamin Gunnar Kors und den Dirigenten Nicolas Samale. Könnte so der dritte Satz der Unvollendeten geklungen haben? Stefan Gottfried leitet den Concentus Musicus Wien. Thank you. eine Aufnahme von 2018 mit dem Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried. Das war das Scherzo aus Schuberts Unvollendeter, ein Satz, der nur fragmentarisch überliefert ist in Skizzen. Eine solche Skizze in Schuberts Sinn zu orchestrieren und weiter zu komponieren, ist heikel. Nicolas Samale und Benjamin Gunnar Kors haben es getan. Seit 2015 liegen ihre Erkenntnisse in einer kritischen Ausgabe der Unvollendeten vor und aus der hat der Concentus Musicus hier auch gespielt. Vergleicht man die Fassung von Samale und Kors mit der von Brian Newbould von 1980, fällt auf, wie viel weniger verbindlich sie ist. Samale und Kors sagen, es müssen keine Übergänge geschaffen werden, wo Schubert keine schreibt oder skizziert. Zwischen Scherzo und Trio dürfen, ja müssen, rabenschwarze Löcher klaffen. Und die Instrumentation darf ruhig, richtig, ruppig klingen. Ist das Schubert-Bild des 21. Jahrhunderts? Schubert der Unversöhnliche? Wollen wir ihn heute so hören? Ganz neu ist diese Gegenlieblichkeit nicht. Genau genommen ist sie überhaupt nicht neu, sondern geht auf das Jahr 1978 zurück, auf das zweite große Schubert-Jubiläum im 20. Jahrhundert, Schuberts 150. Todestag. Die gesellschaftlichen Umwälzungen rund um 68 sind 10 Jahre her. Zeit genug, dass ihre Wellen auch die Kunst erfassen und das akademische Milieu. 78 ist das Jahr, in dem die Schubert-Welt endgültig Abschied nimmt von Beethovens mächtigem Schatten, von Schubert dem Naturtalent, von Schubert als dem Prinzen bloßer Innerlichkeit. 78 entdeckt man auch, dass ein bestimmtes Konvolut von Klavierskizzen aus dem Nachlass sich nicht, wie man zunächst dachte, auf eine Sinfonie in D-Dur bezieht, sondern auf 3 verschiedene zu verschiedenen Zeiten. Papierstudien und andere Analysetechniken machen es möglich. Der dritte dieser 3 Entwürfe ist das Fragment Deutschverzeichnis 936a. Der Musikforscher und Dirigent Peter Gülke hat seine 3 Sätze 1982 für Orchester eingerichtet und vor allem, wenn man das Andante hört, fragt man sich, was ist das für eine Musik? Soll das Schubert sein? Der Schubert der Zukunft? Der Nachwelt und uns verwehrt geblieben ist? Gustav Mahler scheint hier bereits ums Eck zu lugen. Bruckner lässt grüßen. Aber hören Sie selbst. Der langsame Satz aus der Sinfonie Nummer 10 in D-Dur. Peter Gülke dirigiert die Staatskapelle Dresden. Thank you. Was für Pausen und Zäsuren. Statt Motiven scheint es hier nur mehr motivische Partikel zu geben. Statt einer ordentlichen sinfonischen Entwicklung spinnen sich die Gedanken wie absichtslos fort, als ließen sie sich somnambul treiben. Musik als diskursiver Strom, das war der zweite Satz aus dem sinfonischen Fragment in D-Dur, Deutschverzeichnis 936a, eine der letzten Kompositionen Schuberts überhaupt. Peter Gülke stand am Pult der Staatskapelle Dresden und er hat diese Orchestrierung auch angefertigt. Das Interesse der modernen Forschung an den Fragmenten ist klar. Man möchte einen Blick in Schuberts Werkstatt werfen. Man möchte wissen, wie Schubert komponiert, was er verwirft und woran er scheitert. Man möchte nachvollziehen, welche Wege Schubert eingeschlagen hätte, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Und man möchte das Werk gleichsam von hinten lesen können, das Vollendete ins Licht des Nichtvollendeten, Utopischen tauchen. Das ist hochspekulativ, aber auch hochspannend. Moderne Komponisten hingegen treiben andere Dinge um, wenn sie sich mit Schubert beschäftigen. Die Inspiration zum Beispiel oder die Suche nach einer Seelenverwandtschaft über die Jahrhunderte hinweg. Einige Jahre nach Peter Gülke legt auch der italienische Komponist Luciano Berio eine Bearbeitung des Fragments der 10. Sinfonie vor. Er nennt sie Rendering für Orchester und will sie als Ricompositione verstanden wissen, als eine Art Reflexion. Schuberts Entwürfe, schreibt Berio, seien komplex und von vollendeter Schönheit. Sie zeigten eine Entwicklung, die deutlich von Beethoven weg und zu Mendelssohn hinführe. Berio schreibt weiter: Meine Arbeit folgt den Richtlinien einer modernen Freskorestaurierung, die auf eine Auffrischung der alten Farben abzielt, ohne die durch die Jahrhunderte entstandenen Schäden kaschieren zu wollen, wobei sogar leere Flecken im Gesamtbild zurückbleiben können. Diese leeren Flecken markiert Berio mit Celesta-Klängen, wie Sie jetzt hören können. Noch einmal der zweite Satz an Dante. Luciano Berio reflektiert Franz Schubert. Es spielt das London Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten. Thank you. Die zweite Abteilung aus Luciano Berios Rendering für Orchester, eine kompositorische Restaurierung von Schuberts 10. Sinfonie. Es spielte das London Symphony Orchestra unter Luciano Berio. Die kleine Kontrapunktübung übrigens, die sich unter den Skizzen zu Schuberts 10. findet, instrumentiert Berio kurzerhand mit und speist sie in diesen zweiten Satz ein. Das ist experimentell und hat zugleich doch etwas Spielerisches, Humorvolles, als wäre das Verhältnis zwischen Schubert und dem ausgehenden 20. Jahrhundert total entspannt. Rendering wird 1990 uraufgeführt, ein Auftragswerk des Konzertgebauorchesters in Amsterdam. 4 Jahre zuvor sendet der ORF einen Fernsehdreiteiler über Franz Schubert. Mit meinen heißen Tränen heißt er, Regie führt Fritz Lehner, Udo Samel spielt Schubert, Traugott Buhre den Vater Schubert, auch Ernie Mangold und Monika Bleibtreu sind mit von der Partie. Das Ganze ist ein großer Erfolg, und zwar nicht, weil die deutschsprachige TV-Nation immer schon einmal die Wahrheit über den Komponisten der Winterreise und der Unvollendeten wissen wollte, sondern weil ihr hier der Künstler als unglücklicher Mensch gezeigt wird. Der Mensch in seinem sozialen, gesundheitlichen und seelischen Elend. 86 mag das revolutionär gewesen sein, auch in seiner Machart von der Kameraführung her. Heute wirkt es in der Mischung aus gnadenlosem filmischen Realismus und der Betonung, ja Überbetonung des Sexuellen geradezu unerträglich. Arbeiten sieht man diesen Schubert selten, auch das Politische spielt keine Rolle. Nur Frauen sind für ihn interessant. Frauen, die kreischend über grüne Wiesen laufen, Huren sind oder eilfertige Dienstbotinnen ihrer Ehemänner. Gesetzt den Fall, dieses biedermeierliche Frauenbild stimmt, was wollte Schubert dann eigentlich vom weiblichen Geschlecht, fragt man sich. Von 1986 stammen auch diese beiden Schubert-Chöre. Coronach und Nachthelle, für Orchester gesetzt von Hans Zender, 7 Jahre vor seiner Bearbeitung der Winterreise. Es singen Carsten Süß und der Chor der Bamberger Symphoniker, es spielen die Bamberger Symphoniker und es dirigiert Jonathan Nott. Sehr gekonnt, sehr subtil und doch auch raffiniert. Die Schubert-Chöre Nummer 1 und Nummer 4 von Hans Zender, Coronach und Nachthelle. Eine Aufnahme mit den Bamberger Symphonikern unter Jonathan Nott. Welches Potenzial hat Schuberts Musik? Wie viel Zukunft steckt darin? Und wie ist sie am besten hörbar zu machen? Das haben sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Komponisten gefragt. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, in welcher Phase des eigenen Werks Schubert ihnen begegnet und welche Rolle dabei die jeweiligen gesellschaftspolitischen Umstände spielen. 1956 komponiert der junge Helmut Lachenmann 5 Variationen über ein Thema von Franz Schubert. Eine Musik, so schreibt er selbst einmal, in der sein späterer, kulturbetriebskritischer Ansatz nur im Keim zu erkennen sei. Lachenmann weiter: Ich mag das Stück so, wie einer vielleicht Souvenirs aus seiner Jugend mag. Es ist vorwiegend von rationalen Prinzipien in Anlehnung an Motivtechniken Schönbergs und des späten Strawinsky geprägt, und doch ist das musikantische Element und der tänzerische Charakter, wenn auch immer anders gebrochen, erhalten geblieben. Wir hören jetzt zunächst das Thema im Original, Deutscher Tanz und Ecossaise, Deutschverzeichnis 643, und dann Lachenmanns Variationen darüber. Den kurzen Schubert spielt Michael Endres, den etwas längeren Lachenmann übernimmt Herbert Schuch. Thank you. Thank you. Das bürgerliche Denken ist gekennzeichnet durch ein hochentwickeltes System von Verdrängungsmechanismen, welche die Isolation, Entfremdung, Angst und Sprachlosigkeit des Individuums überspielen sollen. Unser Kulturbetrieb ist ein wesentlicher Teil dieses Verdrängungssystems, sagt der Komponist Helmut Lachenmann. Sätze, die perfekt auf Schubert passen, nur dass man den Kulturbetrieb vielleicht durch den Musikverein oder den Salon ersetzen müsste. Der Pianist Herbert Schuch war das mit den 5 Variationen über ein Thema von Franz Schubert von Helmut Lachenmann. Kurzer Schubert-Tanz und moderne Variationen dieses Modell möchte ich gleich noch einmal wiederholen. Zum großen Schubert-Jubiläumsjahr 1997 schreibt Aribert Reimann seine Metamorphosen über ein Menuett von Schubert für 10 Instrumente. Metamorphosen, die sich rasch von ihrer Vorlage entfernen. Dabei wechseln sich Soli und Duette mit polyphonen Toti ab, fast als würden die Instrumente selbst miteinander tanzen. Zunächst also wieder das Original, in diesem Fall Schuberts Menuett in Cis-Moll, Deutschverzeichnis 600, gespielt von Michael Endres, und dann Reimanns Metamorphosen mit Mitgliedern der Bamberger Symphoniker. Thank you. Für die Polyphonie des Klaviersatzes, hat Aribert Reimann einmal gesagt, habe er viel aus der Auseinandersetzung mit den Werken anderer Komponisten gelernt, zum Beispiel mit denen Schuberts. Sie hörten Reimanns Metamorphosen über ein Menuett von Schubert, es spielten Mitglieder der Bamberger Symphoniker. Wie politisch Schubert in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts nachklingt, das hängt immer davon ab, wie politisch die zeitgenössischen Komponisten selbst sind. Für den späteren Zender spiegelt sich mit Schubert das moderne Subjekt in krisenhafter Zeit, wie wir gehört haben. Der junge Lachenmann hingegen, wie es der Ältere einmal bedauert, ist mit Schubert gesellschaftspolitisch noch nicht so weit. Und Aribert Reimann schlägt sich eher auf die ästhetische Seite der Dinge. Das tut 1997 zu Schuberts 200. Geburtstag auch Hans-Werner Henze mit seiner Orchesterfantasie »Der Erlkönig«. Der junge Henze war eminent politisch, hat in Zigarrenfabriken auf Kuba gearbeitet und sich rote Fahnen ans Dirigentenpult gesteckt. Der reife Komponist sucht lieber nach der Schönheit und begreift auch das als einen Akt des Widerstands. Übel genommen hat man ihm beides, das Politische und das vermeintlich Unpolitische Schöne. Interessant ist, wie weit Henze sich in seiner Orchesterfantasie von Schubert entfernt und wie er es tut. Die Fantasie stammt aus seinem Cocteau-Ballett Le Fils de l'Air, das Luftkind, und lehnt sich nur an den Gestus des Erlkönigs an. Ein rasanter Puls bestimmt die Partitur, eine Toccata-ähnliche Motorik, das Kind fantasiert in betörenden Polyphonien, der Erlkönig lockt mit Vibra und Marimbaphon, mit Harfe und Celesta. Eine wahre Schubert-Beschwörung. Es spielen noch einmal die Bamberger Symphoniker unter Jonathan Nott. Thank you. Dass wir die Bamberger Symphoniker unter ihrem ehemaligen Chefdirigenten Jonathan Nott heute mehrfach hören, verdankt sich der Tatsache, dass sie 2004 eine sehr verdienstvolle CD gemacht haben. Schubert Epilog nennt sie sich und versammelt diverse Nachschöpfungen im Geiste von oder in Anlehnung an Franz Schubert. Darunter auch Hans-Werner Henzes Orchesterfantasie »Der Erlkönig«. Die letzten großen Schubert-Jubiläen sind Jahrzehnte her und man fragt sich, was von ihnen geblieben ist. 1978 war das Jahr, in dem man lernte, Schubert nicht länger zu unterschätzen in jeder Beziehung. 1997 hat ihn dann im großen Stil populär gemacht, in Konzertreihen, auf dem Plattenmarkt als österreichischen Exportschlager. Helmut Lachenmann würde jetzt kulturbetriebskritisch argumentieren und sagen, dass solche Jubeljahre ihre Anlässe notwendigerweise verfehlen, weil sie am Inhalt nicht weiter interessiert sind. Isolation, Fremdheit, Entfremdung, das absolute Subjekt, politische Ohnmacht, das mögen alles Themen sein, die es Schubert in der Moderne und Postmoderne leicht machen. Dazwischen aber steht der Musikmarkt, der nicht auf Differenzerfahrungen oder Erkenntnisse setzt, sondern auf die Macht der Tradition. Schubert im Museum? Einer, der aus diesem Zwiespalt Funken zu schlagen verstand, war der Komponist Maurizio Kagel. Seine Liederoper aus Deutschland, 1981 an der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt, wird bis heute gespielt. Da tut sich das Musiktheater in Sachen Schubert offenbar leichter als die Konzertbühne. Das freilich liegt auch am Stück. Diese Musik klingt nach Kagel, erinnert aber an Schubert, so könnte man es sagen. Das Libretto kollagiert bekannte Liedtexte. Schubert, Goethe, der Leiermann und andere Figuren treten leibhaftig auf, nebst Kammersänger und Kammersängerin. Im Orchestergraben wiederum sitzt nur ein Klavier. Alle anderen Instrumente tummeln sich mit auf der Bühne. Was Kagel hier mit leichter Hand gelingt, die romantischen Themen, die oft gar nicht romantisch sind, von allen romantischen Vorstellungen über die Romantiker zu trennen. Und damit die Wirklichkeit vom Klischee. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Uraufführungsproduktion an der Deutschen Oper Berlin. Es dirigiert Michael Gielen, Walton Grönroos und Catherine Geyer sind Goethe und die Dichterin im siebten Bild. See you. auch dir die Brust bewegen. Schubert-Ständchen aus der Feder Maurizio Kagels. Das war das siebte Bild, eine Szene aus seiner Liederoper aus Deutschland in der Uraufführungsproduktion hier aus Berlin von der Deutschen Oper. Der Dirigent war Michael Gielen, der Pianist Alois Kontarski. Catherine Geyer sang die Dichterin und Walton Grönroos den Goethe. Damit habe ich den Weg fast ausgeschritten, der mich heute von Schuberts frühem Tod und seinem unvollendeten Werk bis in die Moderne geführt hat. Vieles fehlt hier, aus Zeitgründen oder weil es für unsere Schubert-Ohren dann doch etwas zu abstrakt gewesen wäre. Ich denke da an Adriana Hölzkis Hängebrücken-Streichquartette oder auch an Sarah Nemtsovs Streichquartett Im Andenken. Nächste Woche stelle ich mir die Frage, wie Schubert uns heute eigentlich berührt und warum. Der Titel dann Herzenskammermusik. Und aus dem Herzen spricht auch diese Aufnahme von 2007, die Osttiroler Musikbanda Franui mit ihrer Version des Wanderers an den Mond. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend.